Ben wirklich wissen will, wer ich bin. Ja, wer ich bin, wer ich bin. Dann ein bisschen Zeit und setz dich hin. Setz dich hin, setz dich hin. Ich hab gehört, die Leute reden über mich. Eigentlich juckt mich sowas nicht. Da viele reden. Shit, ich hab gehört, die Leute. Nee, dir. Eigentlich juckt mich sowas nicht, denn viele reden. Fuck, shit!